Omega Tau. Wissenschaft und Technik im Kopfhörer. Hallihallo, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Omega Tau. Dieses Mal geht es um ein Thema, das wir alle irgendwie kennen, von dem wir auch alle irgendwie betroffen sind. Wir betrachten es aber eher von einer theoretisch-wissenschaftlichen Perspektive. Es geht um Baustatik und Baudynamik. Also um die Frage, wie werden Brücken gerechnet, wie kann man über finite Elemente Gebäude so simulieren, dass man hinterher weiß, dass sie stehen bleiben, auch wenn sie dynamischen Belastungen wie Erdbeben oder Wind ausgesetzt sind. Mein Gast zu diesem Thema ist Professor Manfred Bischoff, der Leiter des Instituts für Baustatik und Baudynamik an der Universität Stuttgart. Und ich habe ihn im Winter 2009-2010 in seinem Büro besucht. Also mein Name ist Manfred Bischoff. Ich komme hier ganz aus der Nähe. Ich bin im Schwarzwald aufgewachsen, habe dann hier an der Universität Stuttgart Bauingenieurwesen studiert in der Zeit von 1988 bis 1993. Habe dann hier auch meinen Doktortitel mir erworben in der Zeit danach, habe ja also promoviert. Da bin ich eine Zeit lang nach Amerika gegangen, war an der University of California in Berkeley. Für ein Jahr als Postdoc ein bisschen Wissenschaft gemacht und dann bin ich nach München, war 5 Jahre an der Technischen Universität München. Dort schon als stellvertretender Leiter des Lehrstuhls für Statik und bin von dort aus dann berufen worden, hierher an die Uni. Da zurück bin ich jetzt an die Geburtsstätte. Genau, sozusagen. Ja, also an die Stelle meiner Untaten. Ja. Seit 2006 bin ich hier Professor für Baustatik und Baudynamik. Dann versuchen wir mal das Thema zu definieren oder einen Überblick zu geben, um was es dabei handelt. Es geht mit Sicherheit irgendwie um Gebäude. Es geht ja um Gebäude, Brücken, Türme, alles, was irgendwie einer Berechnung bedarf, dahingehend, dass es nicht einstürzt, die Deformationen in einem erträglichen Bereich bleiben. Wenn man den Begriff Statik wissenschaftlich definieren will, lasst man den Bau mal weg, dann fängt man bei der Grundlagenwissenschaft Physik an, dann gibt es als Teilgebiet der Physik die Mechanik und als Teilgebiet der Mechanik die Dynamik und die Dynamik ist die Lehre von den Kräften und den Bewegungen. Es hat was mit Kräften und Bewegungen zu tun. Und jetzt ist die Statik ein Teilgebiet der Dynamik, nämlich die Lehre von Kräften und Bewegungen von Systemen, die in Ruhe sind. Und das ist genau das, was man sich eigentlich bei einem Bauwerk eigentlich auch wünscht. Das heißt, Baudynamik ist der allgemeinere Teil und Baustatik, ja. Ich als Laie kann mir die Statik besser vorstellen. Ne? Also es ist einfach, die Balken müssen dick genug sein. Ja, so in der Art. Das ist das, was man sich dann drunter vorstellt, was so ein Statiker macht. Genau. Er muss halt irgendwie dafür sorgen, dass das irgendwie dick genug wird. Ja. Und ich sage jetzt mal, im Baupraktischen ist auch eine dynamische Berechnung das, was man eine Statik nennt. Denn es gibt schon Tragwerke, die sich bewegen. Eine Fußgängerbrücke zum Beispiel oder eine Windenergieanlage oder ein Zelt im Wind oder ein Turm, ein Hochhaus. Die Dinge bewegen sich. Ein Maschinenfundament, wenn Sie an irgendwie eine Presse denken beim Daimler und Sindelfingen, da bewegt sich schon was, Und obwohl das also dynamische Vorgänge sind, macht es ein Statiker. Das ist einfach die nicht wissenschaftliche praktische Bezeichnung. Kurze Zwischenfrage. Ich war kürzlich auf dem Stuttgarter Fernsehturm und da hat sich die Frage gestellt, wenn meine Freundin behauptet hat, sie hat es da oben schwanken gemerkt. Wissen Sie zufällig, um wie viel der schwankt maximal? Auswendig müsste ich jetzt lügen. Ich würde sagen 20 Zentimeter, 40 Zentimeter, sowas. Also das kann man schon merken. Der Mensch ist da sehr empfindlich dafür. Okay, weil es ging das Gerücht um, dass es bis zu 3 Meter sind, aber das konnte ich mir nicht vorstellen. Wenn's vielleicht richtig, oben an der Antenne. Wenn es richtig bläst, aber das kommt mir jetzt gerade auch zu viel vor. Okay, das war aber nur ein Einschub. Gut, also die Statik, klar, die Dynamik will man vermeiden, muss ja aber trotzdem rechnen, damit man eben hinterher sagen kann, es ist tatsächlich statisch. Sie haben gerade schon erwähnt, welche Arten von Gebäuden Sie da berechnen. Gibt es in diesen verschiedenen Arten von Gebäuden spezielle Herangehensweisen oder kann man die alle mit dem gleichen physikalisch-mathematischen Handwerkszeug betrachten? Also die naturwissenschaftlichen Grundlagen sind natürlich genau die gleichen. Ja. Und an dieser Stelle muss man vielleicht auch sagen, dass wenn Sie jetzt mich persönlich ansprechen, dann sprechen Sie mit mir als jemandem, der die Statik innerhalb von der Universität vertritt. Und das ist ein bisschen was anderes, als wenn Sie von der Statik sprechen in der Praxis. Hier bei mir an der Uni, in der Fakultät, hier ein paar Zimmer weiter, da sitzen Leute, die beschäftigen sich mit Stahlbau, mit Holzbau, mit Betonbau. Also wie bewertet man das ganze Zeug? Wie muss man die Schrauben anordnen? Wo muss man die Schweißpunkte setzen? Was weiß ich, sowas in der Art. Und all diese Sachen, die heißen in der Praxis draußen auch Statik. Und was ich mache an der Universität, das Fach, das ich wissenschaftlich vertrete, das ist wirklich nur dieses Teilgebiet der Physik, was ich vorher gesagt habe. Und für diese Tätigkeit gilt natürlich, da sind alle Verfahren da gilt immer das Gleiche. Das ist einfach Baustatik, das ist Teilgebiet der Physik und das ist immer das Gleiche. Aber ein Statiker, der in der Praxis eine Statik macht, der arbeitet natürlich schon mit anderen Rechenmethoden, wenn der jetzt eine Betonbrücke baut oder wenn der einen Gittermasten für eine Hochspannungsleitung baut. Das hängt aber dann A am Material und B an der Art und Weise, wie das Ding, also Beton ist halt ein solider Körper, Strommast sind verstrebte Stahlstangen und daher rühren dann die Unterschiede. Zum Beispiel hat man es einfach mit ganz anderen Dingen zu tun. Im Stahlbau hat man sehr viel mit Verbindungsmitteln zu tun, die man nachweisen muss. Und auch das Werkstoffverhalten ist unterschiedlich. Beim Stahl ist zum Beispiel das Verhalten auf Zug und Druck, also wenn ich an einem irgendwas ziehe oder zusammendrücke, ungefähr gleich. Und beim Beton, der ist auf Druck relativ gutmütig und auf Zug reißt er ziemlich schnell. Und das muss man dann berücksichtigen. Daher kommt dann die Idee mit dem Stahlbeton, oder? Genau, deswegen schmeißt man da Stahl rein, dass der Zug aufgenommen werden kann und dann die Risse zwar nicht ganz vermieden werden, wenn man das jetzt so, ich weiß nicht, ob man so laut sagen darf, überall in jedem Betongebäude sind viele Risse drin, aber die sind geplant. Mhm. Das sind, einmal hat mal jemand gesagt, Betonbau sei eine gerissene Bauweise. Also die Risse sind geplant und werden dann durch den Stahl gleichmäßig verteilt und der Stahl nimmt dann die Zugspannungen auf. So funktioniert Stahlbeton. Mhm. Okay. Ein Thema, das mich auch persönlich interessiert, als jemand, der sich mit Computern und Software beschäftigt, um Geld zu verdienen, wenn er keine Podcasts macht, ist die Frage, wie viel von Ihrer Tätigkeit ist Experiment, wie viel ist Erfahrung, wie viel ist Simulation, wie viel ist Rechnung? Also bei mir am Institut ist es so, dass wir nicht experimentell arbeiten. Es gibt aber durchaus Kollegen in Deutschland, die auch Experimente machen. Wir entwickeln computerorientierte Verfahren, wir sind also sehr theoretisch unterwegs. Die Grundlage von statischen Berechnungen in der Praxis sind, also zunächst mal auch die Berechnungen, die aber mehr oder weniger in Zahlen gefasste experimentelle Erfahrungen sind. Ja. Das heißt also, die Rechnungen sind nicht in dem Sinn prädiktiv, dass man sagt, ja, ich kann vorher berechnen, wie sich ein bestimmtes Material verhält oder sowas, sondern das baut alles auf Erfahrungen auf, die man mit Versuchen gemacht hat und die man auch, sagen wir mal, vielleicht auch mal mit unschönen baupraktischen Erfahrungen, die man gemacht hat, dann vergleicht oder abgleicht. Das sind dann diese Maßzahlen, die man dann teilweise damit reinbringt, dass man halt irgendwie für bestimmte Konstruktionen oder Materialien einfach mal einen Faktor annimmt, der aufgrund von Erfahrungswerten eben da der richtige ist. Also wenn man jetzt auf Materialverhalten abzielt, dann könnte man zum Beispiel sagen, dass es bestimmte Grenzen gibt, bei dem, wir haben vorher von Beton gesprochen, beim Beton Risse entstehen. Das hängt von vielen verschiedenen Faktoren ab und da nimmt man dann bestimmte Kennzahlen, vereinfachte Zahlen, wo man sagt, okay, mit denen ist man ungefähr auf der sicheren Seite und diese Zahlen, die hat man irgendwann mal experimentell ermittelt. Und was man rechnet, ist mehr oder weniger, wie verteilen sich zum Beispiel in der Brücke, wenn der ja einseitig ein Stau ist und auf der anderen Seite ist gerade kein Stau, wie verteilen sich da die Kräfte? Da braucht man kein Experiment mit dieser Brücke zu machen. Das kann man ausrechnen und dann hat man die Kraftverteilung in der Brücke und die Kraft- oder Spannungsverteilung, Spannung ist Kraft pro Fläche, die kann man dann vergleichen mit diesen Vergleichszahlen, ganz vereinfacht gesagt. Und diese Vergleichszahlen, aber die hat man irgendwann mal experimentell ermittelt. Da gibt es dann also wahrscheinlich riesige Tabellenbücher. Oder ja, heutzutage natürlich nicht mehr Bücher, aber so vom Prinzip auch noch Bücher. Auch das Bücher. Sind dann in den, die Sachen sind eigentlich in den Normen alle festgeschrieben. Mhm. Entweder stehen die Sachen in den Normen direkt drin oder in den Normen sind dann die Verweise auf die verschiedenen Hefte, die zum Beispiel vom Deutschen Ausschuss für Stahlbeton herausgegeben werden oder so. Das bringt mich zu diesem Punkt Normen. Wie gesagt, ich mache ja Software und da, Software ist ja, also funktioniert nicht immer so, wie man sich's vorstellt. Und da herrscht auch durchaus manchmal Chaos. Und da kommt dann immer, nach einer gewissen Zeit kommt immer der Vergleich, wenn die da Brücken bauen würden oder Wolkenkratzer, so wie wir Software machen, dann würden die alle umfallen. Und was man damit natürlich sagen will, ist, dass es im Baubereich, und das ist jetzt sozusagen die Frage, standardisierte Vorgehensweisen und Normen gibt und in der Software hält sich gibt's was nicht und es interessiert auch keinen, weil da kann jeder alles immer neu erfinden, glaubt man zumindest. Also welche Rolle spielen Normen, wie viel Freiheitsgrade hat man überhaupt, wenn man ein Gebäude oder ein Bauwerk auslegt? Also man hat schon bestimmte Freiheiten bei der Auslegung der Normen, natürlich nicht, also wie soll man sagen, vielleicht so ähnlich wie bei Gesetzen. Ja. Aber die sind eigentlich schon, man versucht schon diese Normen klar zu definieren und man hat die Freiheit, ist es vielleicht besser sozusagen in der Konstruktion, sodass, wenn man jetzt eine bestimmte Konstruktion nicht hinbekommt oder wenn man die wenn sich bei der Rechnung herausstellt, man kann die Statik, die Standsicherheit nicht nachweisen, dann kann man entweder ein anderes Nachweisverfahren verwenden, was vielleicht auch erlaubt ist, oder man kann bestimmte physikalische Effekte mit hineinnehmen, auf die man vorher verzichtet hat und dann trotzdem, aber das sind natürlich alles Sachen, die von denen man trotzdem ausgeht, dass sie sicher sind. Also dann ein Beispiel dafür mit diesem andere physikalische Effekte reinnehmen? Ein Beispiel wäre die Berücksichtigung von Verformungen bei der Berechnung von Gleichgewichtszuständen. Jeder kennt die Hebelgesetze aus der Physik. Moment ist Kraft mal Hebelarm. Und ja, jetzt kann man sagen, man rechnet Kraft mal Hebelarm an der Geometrie des Tragwerks, so wie es auf dem Plan steht. Mhm. Oder aber man könnte sagen, nee, Moment mal, das stimmt ja überhaupt nicht. In Wirklichkeit gibt es Verformungen. Das Tragwerk, das bewegt sich ein Stück weit, verformt sich. Nicht besonders viel, aber ein bisschen. Und ich rechne meinen Kraft mal Hebelarm an diesem verformten System aus. Und es kann zum Beispiel bei Hängebrücken, kann das günstig wirken, dass die Verformungen sich günstig auf die Verteilung der Lasten auswirkt. Dass also tatsächlich verteilen sich die Lasten anders in dem Tragwerk, weil die Geometrie von dem Tragwerk, wenn das Ding erstmal da steht, anders ist als die Geometrie, wie sie auf dem Plan steht. Weil sich beispielsweise eine Wölbung rausbildet und dadurch, weiß man ja von Aquadukten oder Viadukten, keine Ahnung, durch eine Wölbung die von oben nach unten wirkende Kraft, also die Last, die Brücke oder sowas tragen kann, steigen. Das wäre so ein Effekt. Also wir sagen in der Vorlesung immer Hängematten-Effekt oder sowas oder so ein Seiltänzer. Stellen Sie sich vor, so ein Seiltänzer steht auf einem gespannten Seil und so ein Seil kann jetzt nur horizontale Kräfte aufnehmen eigentlich und der wiegt aber in die senkrechte Richtung der Mensch. Ja. Also verformt sich das Seil ein bisschen, ist auf einmal ein Knick. Dadurch habe ich vertikale Anteile in der Kräfte in dem Seil. Das ist genau so ein Effekt. Okay. Und die können günstig oder ungünstig wirken. Meistens ist es so, dass bei Seilen, dass es günstig wirkt und bei Stützen, bei irgendwas, was unter Druck steht, wirkt das Ganze dann ungünstig. Aber das wäre so eine Sache, wo man manchmal in Normen dann sagen kann, ja, nehme ich jetzt diese Effekte, wenn sie günstig wirken, nehme ich sie mit oder lasse ich sie weg. Wenn sie ungünstig wirken, darf man sie nicht weglassen. Wollte ich gerade sagen. Das wäre zum Beispiel was die Software gar andersrum machen würde. Sagen, das passt nicht, das lassen wir weg. Aber eine andere Geschichte noch, die vielleicht ganz interessant ist zu Ihrem Softwarevergleich. Vielleicht machen wir es auch nicht viel besser als die Softwareentwickler, aber wenn ein Programm auf einen Bug läuft, dann stürzt es einfach ab oder dann passiert einfach irgendein Blödsinn, weil es einfach keine anderen Möglichkeiten gibt. Wenn irgendwo in einem Bauwerk, in einem Tragwerk irgendwas schief geht, dass vielleicht ein Riss größer wird als geplant oder dass eine Schraube vielleicht nicht das trägt oder vielleicht sogar fehlt, dann übernehmen andere Tragwerksteile diese Aufgaben. Mhm. Das lagert sich so ein bisschen um. Da könnte ich jetzt ganze Vorlesungen drüber unterhalten, wann das passiert und wann nicht. Ja. Aber so diese Duktilität, manchmal wird das auch als Schleue des Materials bezeichnet. Mhm. Das ist das, was uns hilft. In Ihrem Computerprogramm, da hilft Ihnen das nicht. Klar, da kaputt oder kann man nicht jetzt kaputt. Nicht sagen, ja, dann macht das halt ein anderes Subroutine, das funktioniert nicht. Ja. Ja. Wobei das durchaus ein Ansatz ist, Software so zu bauen, dass wenn Teile abstürzen, dass dann automatisch andere Teile einspringen. So selbstreparierende Systeme. Genau. Ja. Aber da wollen wir jetzt nicht hin. Okay. Das heißt, in Normen stehen dann zum Beispiel, steht drin, welche Zugfestigkeit von bestimmtes Material angenommen werden darf. Da steht Minimaldicken drin, Minimalgrößen, Minimalsicherheitsfaktoren. Genau, all solche Dinge steht auch drin, welche Lasten zum Beispiel angenommen werden müssen. Und ob man jetzt annehmen muss, dass der größte Wind gleichzeitig mit dem größten Schneefall auftritt oder ob man da bestimmte Kombinationen wählen darf. Und auch bei diesen Kombinationen zum Beispiel hat man dann wieder gewisse Wahlmöglichkeiten, wie man jetzt einen gewissen Nachweis führt. Aber das sind alles Sachen, um das nochmal zu sagen, damit setzen wir uns jetzt hier an der Universität in meinem Institut relativ wenig auseinander. Ja. Das machen so ein bisschen die Kollegen aus den konstruktiven Fächern, Stahlbau und so weiter. Und das sind auch Sachen, die Leute dann, die Studenten, einfach in der Praxis lernen, weil das jetzt, ich sage jetzt mal, nicht so besonders schwierig ist zu verstehen. Man muss einfach nur muss man halt lesen, man muss verstehen und wir vermitteln halt mehr die wissenschaftlichen Grundlagen. Ein Punkt noch an der Stelle, es gibt ja dieses Beispiel von dieser Tacoma Narrows Bridge, die da so schön angefangen hat zu schwingen und sich dann so aufgelöst hat. Und das ist ja ein ganz bekannter Unfall. Und ich könnte mir vorstellen, dass man natürlich aus solchen Unfällen auch lernt. Welche Rolle spielen Unfälle? Wie werden die analysiert? Wie stark, wie ausführlich? Solche Dinge werden sehr ausführlich analysiert und das schaut man sich sehr genau an. Und dieser Einsturz der Tacoma Narrows Bridge ist ein Beispiel für dieses Phänomen, was man bezeichnen kann mit ich weiß nicht, was ich nicht weiß. Das heißt, man kann zwar versuchen, alle Eventualitäten abzudecken, aber Dinge, mit denen die man einfach gar nicht auf der Rechnung hat, die gehen dann halt einfach schief. Bei der Tacoma Narrows Bridge war es so, dass man extra einen stromlinienförmigen Brückenquerschnitt genommen hat, weil man gewusst hat, dass dort relativ häufig ein starker Wind bläst. Und dieser spezielle Querschnitt hat dazu geführt, dass dieser Querschnitt, diese Brückenfahrbahn wie so eine Art Tragfläche gewirkt hat. Man hat auch gewusst, dass es solche Wirbelablösungen gibt, aber dass die in einer bestimmten Interaktion mit der Brücke dann zu solchen Schwingungen führen kann, das war vorher nie passiert. Da gibt es dann noch ein paar Details, dass dann solche Querschwingungen in Torsionsschwingungen übergegangen sind. Man hatte damals schon gewusst, dass man die Brücke sanieren muss. Die hat angefangen mehr oder weniger mit dem Tag. Die war nicht neu. Die war ein halbes Jahr alt vielleicht oder sowas. Ja. Mhm. Und dann, das war auch kein Zufall, dass sie gefilmt wurde, weil die Leute damals schon, das war eine Attraktion, da sind die Leute am Wochenende hin mit ihren Super 8 Kameras und haben das gefilmt und hat den Spitznamen, die Brücke, die Galloping Gertie hieß die da. Und dann auf einmal an diesem einen Tag gingen eben diese Querschwingungen und solche Torsionsschwingungen über. Mhm. Und dann ist sie eingestürzt. Und das hat man zum Beispiel kurz danach dann auch entsprechend berücksichtigt bei einer Ertüchtigung der Golden Gate Bridge. Mhm. Und in so einem Fall, um sowas dann im Nachhinein oder in sowas, um sowas zu verhindern, könnte man zum Beispiel dann einfach der Fahrbahn einen anderen Querschnitt geben, ein anderes Profil, um mit den Aerodynamikern zu reden, und dann würde man sowas vermeiden beispielsweise. Genau, kann man jetzt verschiedene Sachen machen. Man kann entweder die Dinger einfach steifer machen, dann hat man den Nachteil, dass wieder der Windeintrag ein bisschen stärker ist, weil der Querschnitt höher wird. Oder man kann versuchen, die Querschnitte so auszubilden, dass diese Wirbelablösungen nicht stattfinden. Aber über sowas, aus solchen Fehlern, kann man schon lernen. Ja. Ja, das ist schon so. Wir haben ja vor einem Dreivierteljahr eine Episode zum Thema Aerodynamik und Windkanal gemacht. Und da waren wir hier auch an der Uni beim Werner Wirz im Windkanal. Und da gibt es eben auch einen Gebäudewindkanal, wo eben diese ganzen verschiedenen, also beispielhaft Gebäude rumstehen. Und das hat mich damals eben auch überrascht, dass sich ein richtiger Aerodynamiker nicht nur mit Flugzeugen beschäftigt, sondern auch einen Großteil seines Geldes und Uni-Aufwände heutzutage durchaus wirklich von Gebäudeberechnungen und Simulationen dann reinkommen. Mhm. Also das hat verschiedene Gründe. Das eine natürlich sind die Gründe, dass man die Lasten auf die Gebäude wissen will. Ja. Zum anderen hat es aber auch städtebauliche Gründe, dass man wissen will, wie da die Windverhältnisse sind. Wenn Sie jetzt also irgendwo auf dem Reißbrett einen neuen Innenstadtbereich, sagen wir mal Stuttgart 21 kommt und da wird da sowas entwickelt und dann wollen die Leute zum Beispiel im Café irgendwo, wollen die da ihre Stühle, Tische und Stühle rausstellen, so zwischen ein paar Hochhäusern, vielleicht zwischen ein paar Banken, und dann möchten die natürlich nicht, dass dort, wo sie ihren Kaffee servieren, dass sie da Windgeschwindigkeiten von 120 Kilometer haben. Also man möchte vorher wissen, wie da die Windverhältnisse sind oder wo große Windsogeffekte auftreten, dass es einem zum Beispiel die Fassadenteile rausreißt. Solche Sachen möchte man vorher berechnen können. Klar, und wir kommen nachher gleich noch an den Punkt oder zu der Frage, wie viel man davon simulieren und wie viel man wirklich ausprobieren muss. Aber die Tatsache, dass im Windkanal die ganzen Modelle rumstehen, heißt, wird man doch noch einiges simulieren, physikalisch ausprobieren, simulieren wollen. Also experimentell, genau. Ja. Genau, ja. Ja. Sollen wir uns mal kurz versuchen, am Beispiel von der Fußgänger- oder Autobahnbrücke mal kurz die Schritte durchzugehen, wie man sowas auslegt, was man da tut? Also welche Einflüsse man da berücksichtigt? Ja, da müssen wir jetzt aufpassen, dass es nicht eine zu lange oder zu kurze Geschichte wird. Vielleicht mit dem Versuch, es kurz zu machen, gehen wir mal davon aus, dass die Geometrie des Bauwerks schon feststeht. Also man weiß schon ungefähr, wie dick das alles wird. Oder wie, sagen wir mal zumindest, wie lang die Brücke wird, wie hoch der Brückenträger ist oder sowas. Und man weiß auch, ob es eine Hängebrücke wird oder sowas in der Art. Ne? Ja, also gehen wir mal davon aus, dass das feststeht. Dann steht schon relativ am Anfang die statische Berechnung im Sinne von, dass man zunächst mal ermittelt, welche Lasten sind auf dieser Brücke und zu welchen, ich sage es jetzt mal laienhaft, inneren Kräften führt es. Und dann überlegt man sich, wie geht man mit diesen inneren Kräften um. Also man weiß zum Beispiel, wenn es eine Betonbrücke ist, dass an den Stellen, wo Zugkräfte auftreten, dass man da Stahl einlegen muss. Und wenn der Querschnitt kleiner ist, dann werden die Spannungen größer. Kann sein, ich muss den Querschnitt ein bisschen dicker machen, dann werden die Spannungen kleiner. Das liegt eigentlich auch auf der Hand. Ja, klar. Kraft pro Fläche halt. Ja. Und die begrenzenden Faktoren sind diese Materialkennwerte, von denen wir vorher gesprochen haben. Man möchte also, dass es nicht kaputt geht, ganz einfach, dass es nicht reißt, dass die Tragfähigkeit erhalten bleibt, ist der eine wichtige Punkt. Die Standsicherheit und der andere Fachbegriff, den man da nennen kann, ist die Gebrauchstauglichkeit. Und damit sind die Verformungen gemeint. Mhm. Auch das steht dann wieder in den Normen. Das hat dann meistens was zu tun mit dem Verhältnis von maximal erlaubten Durchbiegungen zu der Länge. Zum Beispiel eine Durchbiegung von einer Brücke soll jetzt nicht größer sein als zum Beispiel ein 300stel von der Länge dieser Brücke. Mhm. Also bei einer langen Brücke erlaube ich mir ein bisschen mehr als bei einer kurzen. Das liegt eigentlich auch auf der Hand. Ja. Man rechnet also nicht nur diese Kräfte aus, sondern auch diese Verformungen. Und dann sorgt man dafür durch die Konstruktion, dass all diese Zahlen innerhalb von den gegebenen Limiten bleiben. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich müsste das geschlossen berechnen, dann wäre das wahrscheinlich ein Gleichungssystem mit furchtbar vielen freien Variablen und dann muss ich die alle irgendwie so ausrechnen, dass es ein Bild gibt. Und sozusagen meine Frage, macht man das tatsächlich über geschlossene Berechnungsverfahren und Gleichungssysteme oder wird das numerisch genähert? Eine Autobahnbrücke kann man ohne weiteres geschlossen rechnen. Okay, das hätte ich nicht gedacht. Das wird man heute nicht mehr machen, weil es schneller und einfacher geht, das mit finiten Elementen, da wird man nachher wahrscheinlich auch noch dazu kommen. Ja. Zu rechnen, aber das ist eher eine pragmatische Sache, sonst hätte man früher keine Brücken oder sowas bauen können. Ja. Wenn wir jetzt aber geschlossen rechnen, dann muss man vorsichtig sein. Es ist also nicht so, dass wir da im Sinne von der Physik, wie ich vorher gesagt habe, die Gleichungen genau lösen, sondern da gibt es verschiedene Approximationsstufen. An irgendwelchen Stellen kommen immer wieder relativ grobe Näherungen rein, bei denen man dann so davon ausgeht, ich kenne vielleicht die Verteilung der Kräfte nicht ganz genau oder ich nehme an, die ist irgendwie linear oder parabelförmig, so näherungsweise. Die Summen müssen halt stimmen, die Bilanzen, die Masse muss genau stimmen, die man ermittelt fürs Eigengewicht die Kräfte müssen wirklich genau im Gleichgewicht sein. Da kann ich nicht sagen, naja, das so 80% reicht auch, das kann man nicht machen. Ja. Ja. Aber ob die Kraft jetzt da ein bisschen weiter links oder ein bisschen weiter rechts ankommt, das kann man nähern. Also es ist eine geschlossene Lösung im Sinne von der Definition, was eine geschlossene Lösung ist. Man hat einen Rahmen von Formeln, die haben viele, viele freie Variablen, Gleichungssystem und so weiter. Mhm. Aber die Formeln selber sind gegebenenfalls Näherungen der tatsächlichen Physik. So kann man das sagen, genau. Okay. Und wenn wir gerade bei diesem Beispiel von der Brücke sind, dann kann man da sagen, das ist noch, gibt es vielleicht verschiedene Näherungsstufen. Also in der allerersten Näherung kann man sagen, so eine Brücke ist im Prinzip nichts anderes als ein langer Balken, ein Strich. Und ich kümmere mich erstmal nicht darum, dass der in Wirklichkeit einen bestimmten Querschnitt hat, vielleicht so ein Hohlkastenprofil oder sonst irgendwas. Und dann rechne ich mir erstmal ganz grob aus, wie verhält sich dieser Balken als globaler, so wie eine Feder mehr oder weniger. Und erst dann, wenn ich diese Kräfte habe, dann schaue ich mir die einzelnen Querschnitte an und übertrage dann dieses Ergebnis von dieser globalen, groben Rechnung auf die einzelnen Querschnitte. Auch das ist wiederum so ein typisches Verfahren, wo Näherungen drinstecken. Das heißt, in gewisser Weise ist ja dann doch auch ein iteratives Verfahren, indem man sich quasi das Modell, das man der Brücke zugrunde legt, sozusagen immer feingranularer macht. Man fängt an mit dem Biegebalken oder wie auch immer und dann geht man eben immer weiter. Man gewinnt dadurch erste Ideen für die Auslegung, nimmt die dann an und macht dann damit die nächstgenauere Rechnung. Zum Beispiel, bei iterativ, der Begriff muss ein bisschen vorsichtig sein, es gibt keine Rückkopplung. Man geht also nicht mehr großartig zurück, sondern man geht immer nur in eine Richtung. Dann, das wäre so ein typisches Vorgehen. Außer man merkt natürlich, dass man an irgendeiner Stelle dann einfach nicht weiterkommt. Und man dann sagt, das ist, ach Gott, ich habe 800 Meter Spannweite, da komme ich mit einer Balkenbrücke einfach nicht mehr hin. Wenn ich das ausprobiere, dann werde ich Schiffbruch erleiden und dann merke ich, okay, jetzt muss ich halt eine Bogenbrücke oder eine Schrägseil oder eine Hängebrücke bauen. Ja. Gut, wenn man dann aber doch nähert, numerisch, dann gibt es ja zwei Fragen, die da, oder Näherung, numerische Näherung funktioniert ja dadurch, dass man bestimmte Modelle zugrunde legt, also Modelle jetzt im Sinne von mathematischer Beschreibung eines Sachverhalts und die dann inkrementell iterativ löst. Wie kommt man zu den Modellen oder war die Definition falsch? Sie gucken so kritisch. Ja, ich gucke gerade kritisch, weil inkrementell iterativ, Sie hatten mal in der Vorbesprechung das Runge-Kutta-Verfahren genannt und das ist eigentlich für Probleme in der Zeit, die man mathematisch als Anfangswertprobleme bezeichnet, wo man einfach irgendwie vorwärts geht. Ich habe es deshalb erwähnt, weil das wahrscheinlich die meisten kennen. Also von Runge-Kutta oder Newton-Verfahren haben die meisten schon mal gehört und deshalb habe ich das erwähnt. Wie unterscheiden sich die Verfahren, die Sie verwenden, von dem? Das ist ja eigentlich genau dann die Frage. Das hat was damit zu tun, dass jetzt zum Beispiel bei Runge-Kutta, dass es sich um Anfangswertprobleme handelt. Das heißt, Sie kennen den Zustand von einem System zu einem bestimmten Zeitpunkt, zum Beispiel ein Pendel, was sich in irgendwo befindet und Sie wissen die Geschwindigkeit und dann sagen Sie, okay, im nächsten Zeitpunkt ist es hier und dann hier und dann hier und das rechnen Sie eben nicht analytisch aus, sondern mit so einem Schrittverfahren, inkrementell. Und wir haben ein Randwertproblem in der Statik normalerweise, wo man nicht am Anfang irgendwie, sondern am Rand von einem Gebiet, zum Beispiel an den Rändern von einer Platte, die Lösung kennen. Zum Beispiel ist die Platte dort gelagert, da wissen wir, die Verschiebungen sind null. Ja. Und wir wissen im Gebiet nicht, was los ist, also in der Platte selber. Ja. Und machen eben dann eine Aufteilung im Raum und nicht in der Zeit. Und das ist dann eben nicht ein inkrementell iteratives Vorgehen, sondern im Prinzip am Ende, nachdem man also diese, wenn man so ein Näherungsverfahren verwendet, einfach ein algebraisches System, sprich ein großes Gleichungssystem, was man einmal löst, ist aber ein Schritt, dann ist es fertig. Außer das Problem ist irgendwie nicht linear. Einmal lösen heißt, wir können dann quasi beliebige Kräfte zum Beispiel beliebige Lasten von der Brücke annehmen und können dann mit diesem Ergebnis dieses Näherungsverfahrens da dann ausrechnen, wie groß die Zugkräfte zum Beispiel an den Enden sind. Zum Beispiel, das ist dann, also solange die Probleme linear sind, das heißt doppelte Kraft, doppelte Verschiebung, was oft nicht stimmt, aber näherungsweise meistens dann halt doch, dann kann man das in einem Schritt rechnen, das sind diese Näherungsverfahren. Mhm. Wodurch werden Dinge nicht linear? Dinge werden dadurch nicht linear, dass zum Beispiel, wenn ich die Kraft verdopple, das Material dadurch reagiert, dass zum Beispiel ein Riss entsteht, der vorher nicht da war, ah, ja, und dadurch die Festigkeit sich verändert. Oder Dinge werden nicht linear dadurch, dass sich Hebelverhältnisse ändern, weil sich was verformt. Das ist auch, also das, die Durchbiegung von einem Seil unter dem Seiltensor ist ein typisches Beispiel für ein nicht-lineares Problem. Und das heißt ja dann im Prinzip, dass wir das Rückkopplungsproblem haben. Wir nehmen quasi ein gerades Seil an, rechnen irgendwas aus, dadurch bewegt sich das Seil, es ist nicht mehr gerade, damit ist die Annahme, die wir getroffen haben, falsch und damit ist eigentlich das Ergebnis der Rechnung, die wir gemacht haben, auch falsch. Genau. Das ist die Problematik. Genau, dann müssen wir sagen, okay, und dann fangen wir mit der jetzt neuen geschätzten Geometrie an und tun mal so, als ob das die richtige wäre, dann rechnen wir es einfach alles nochmal und dann kommt wieder ein bisschen was anderes raus und wenn wir Glück haben, wird das mit der Zeit immer weniger. Okay, wollte ich gerade sagen. Ja, das ist das, was wir als Konvergenz bezeichnen, das kann auch mal schief gehen. Und wenn es dann schief geht, dann wird es schwierig. Auf mal andere Verfahren, dann das ist eines unserer Forschungsthemen zum Beispiel, an solchen Dingen zu arbeiten, die dann gern mal schief gehen, gerade dann, wenn Risse entstehen, wenn das passiert, was wir als Entfestigung bezeichnen, wenn das Zeug auf einmal weicher wird. Und dann geht es auch manchmal so, dass selbst sehr fortgeschrittene Programme einfach nicht mehr konvergieren. Mhm. Das heißt, die Iteration, werden die Korrekturen immer größer und explodiert das Ganze praktisch und dann geht es einfach nicht mehr. Das heißt aber, selbst wenn wir da jetzt, das haben wir vorhin im Prinzip schon gesagt, dass das, um natürlich diese Formeln erstmal zu bekommen, die man da in so einem Gleichungssystem löst, da muss man natürlich erstmal durch Experimente die entsprechenden Faktoren und Größen kalibrieren. Also insofern spielt das Experiment mindestens insofern eine Rolle, dass es die Basis legt für das, was man dann nachher in die Verfahren reinsteckt, oder? Wir müssen fein unterscheiden zwischen den Modellen, die wir verwenden, ich spreche jetzt von Gedankenmodellen. Ja, mathematische Modelle. Nicht Modelle im Sinne von. Und den Approximationsverfahren, die wir verwenden. Mhm. Also wir sitzen hier an einem Tisch, das kann man sich, glaube ich, leicht vorstellen. Und so ein Tisch ist eine Platte. Und das ist praktisch ein dreidimensionaler Körper, der aber die Eigenschaft hat, dass eine Dimension viel kleiner ist als zwei anderen. Das ist die Dicke von der Tischplatte. Und dafür gibt es mathematische Modelle. Das wäre zum Beispiel die Plattentheorie. Da macht man bestimmte Annahmen. Mhm. Zum Beispiel, dass wenn ich jetzt eine Materialfaser, die in senkrechter Richtung zu der Tischplatte definiert ist, oder wenn ich einfach, sagen wir mal, einen senkrechten Strich am Rand von der Platte mache und verforme diese Platte, dann gehe ich davon aus, der Strich bleibt ein gerader Strich. Mhm. In Wirklichkeit krümmt er sich ein bisschen, aber das kann man weglassen. Mhm. Plattentheorie, ganz vereinfacht gesagt. Das ist das Modell. Und jetzt kriege ich einen Satz von Differentialgleichungen, die kann ich versuchen, exakt zu lösen. Das geht bei einer Rechteckplatte schon nicht mehr. Und dann nimmt man irgendwelche, früher nahm man irgendwelche Reihenlösungen, das war das dann vertafelt und die Leute haben das, die Ingenieure haben das aus den Tafelwerten oder aus irgendwelchen Diagrammen abgelesen. So irgendwie in der Art. Und heute macht man sowas dann zum Beispiel mit finiten Elementen. Mhm. Und jetzt kommen die finiten Elemente, also diese Approximationsmethode ins Spiel. Und diese Differentialgleichung, die wird jetzt nur näherungsweise gelöst. Jetzt haben wir zwei Fehler gemacht. Erstens, der Strich bleibt nicht wirklich gerad. Ja. Also das Modell war falsch. Das mathematische Modell. Ja. Und zweitens, wir haben die Differentialgleichung nicht ganz richtig gelöst. Ja. Und diese beiden Fehler, die muss man fein voneinander unterscheiden. Hoffentlich sind beide klein. Mhm. Aber es bringt zum Beispiel nichts, wenn ich mein mathematisches Modell blödsinnig mache, wenn ich da Annahmen treffe, die nicht mit der Realität übereinstimmen und die Gleichungen dann ganz genau löse. Es liegt auf der Hand, dass das nichts bringt. Das heißt eben auch, und wir werden jetzt gleich noch kurz erklären, was finite Elemente sind, weil das ist ja ein wesentlicher Bestandteil der ganzen Geschichte. Finite Elemente hilft einem beim Lösen, nicht beim Ausdenken des Modells. Ist das richtig oder falsch? Ja, das ist richtig. Okay, das heißt, das Modell, das man dem zugrunde legt, ist tatsächlich das, was der Ingenieur oder der Wissenschaftler sich dann tatsächlich im Hirn ausdenken muss. Was er hoffentlich weiß, es ist eine dieser Geschichten, gegen die wir hier an der Universität mit Schwert und Schild kämpfen, die Entwicklungen, dass man immer mehr natürlich mit komplexen Computerprogrammen macht und dann manchmal gar nicht mehr weiß, mit welchen Modellen man rechnet. Man weiß dann, ich habe das mit diesem und jenem Element gerechnet. Das ist das, was wir implizite Modellbildung nennen. Das heißt, man kommt vom realen Bauwerk in einem Schritt direkt auf ein Computermodell und merkt als Anwender gar nicht mehr, dass man zwei Schritte gemacht hat. Ja. Nämlich erstens mathematische Modellbildung und zweitens ein numerisches Approximationsverfahren. Mhm. Und wenn man mit Kollegen spricht, manchmal sogar im wissenschaftlichen Bereich, und fragt die, mit welcher Methode habt ihr das gerechnet, dann kriegt man als Antwort den Namen von einem Computerprogramm. Und das ist eben keine Methode, kein Modell, da muss man genau wissen, was man eigentlich anstellt. Das ist interessant, Aber für diese Modelle gibt es eben dann auch Standards im Sinne von, man kann eine Tischplatte bis zur Steifigkeit oder Dicke so und so kann man mit der Plattentheorie berechnen und dann halt irgendwann nicht mehr. Genau, das ist das, was die Studenten bei uns in der Baustatik zum Beispiel lernen. Weil das Rechnen an sich, das lernen sie ja in der Physik oder in der Nee, also die... oder das macht der Rechner? Ja, nee, also die Rechnerei lernen wir schon auch. Okay. Ja, auch wir rechnen oder wir lernen hier auch noch die Lehren hier auch noch die klassischen Handrechnungsverfahren. Okay. Aber im Prinzip vor allem deswegen, weil man das Zeug einfach mal wirklich auch in der Hand gehabt haben muss. Wenn man das nur am Rechner überlässt, dann geht es schief. Ja. Jetzt sollen wir mal über die finite Elemente-Methode, ja, FEM rechnen. Das haben wir schon so oft erwähnt. Was ist das Ganze? Wenn ich jetzt ein Mathematiker wäre, würde ich sagen, die finite Elemente-Methode ist eine Methode zur näherungsweise Lösung von partiellen Differentialgleichungen. Okay. Als Ingenieur sage ich, die finite Elemente-Methode ist eine Baukastenmethode, bei denen man ein reales Tragwerk in viele kleine Elemente, Teile aufteilt, die man dann in ihrem Deformationsverhalten, in dem Verhalten, wie interne Spannungsverteilungen und Kraftverteilungen sich abspielen, als Ergebnis von Belastungen, noch im Griff hat. Ja. Also das Ganze, den ganzen Tisch, das ist mir zu kompliziert, aber so ein kleines Viereck aus dem Tisch rausgesägt, da kann ich näherungsweise sagen, wie sich das verhält. Und dann setze ich das in Bezug zu den ganzen anderen Vierecken, die genau, man da drum... Genau, die setze ich dann wieder zusammen, deswegen sage ich Baukastenprinzip. Also man nimmt das gedanklich auseinander und setzt dann wieder zusammen. Man kann sich das so als so ein Gitter- oder Federmodell oder sowas vorstellen. Ja. Dieser Approximationscharakter kommt jetzt dadurch zustande, dass man diese kleinen Vierecke eben auch nicht ganz genau richtig abbildet. Aber in so einem kleinen Viereck passiert vielleicht ein bisschen weniger als im ganzen Tisch, ja, und dann macht das nicht so viel aus. Ja. Beispiel, ich will den Umfang von einem Kreis wissen und kann aber nicht gekrümmte Linien kann ich nicht messen, weil ich nur einen geraden Meterstab habe. Also teile ich das Ganze auf in einzelne Elemente, zum Beispiel in ein Dreieck und messe dann die drei Kanten von dem Dreieck. Mhm. Naja, das ist vielleicht ein bisschen wenig. Ja. Dann nehme ich ein Fünfeck und so weiter und so fort. Ja. Und damit, das erklärt sich praktisch selber. Je mehr Ecken ich nehme, je mehr Kanten ich nehme, desto genauer wird es, desto näher komme ich an diesen Kreis hin. Ja. Aber ich messe jedes Mal falsch. Ja. Ich messe jedes Mal eine gerade Linie. Aber je kleiner ich diese Linien mache, desto näher komme ich an den Bogen, den ich eigentlich messen wollte und kann ihn nicht messen. Und desto aufwendiger wird die Rechnung. Und wir haben die Hoffnung, dass je mehr Aufwand wir reinstecken, desto näher wir an die Lösung kommen. Mhm. Und weil Sie das gerade so sagen, die Annahme stimmt nicht immer, aber meistens. Genau, also dazu muss man eben wissen, wie diese Verfahren aussehen. Das ist das, was man dann als konsistente Methode bezeichnet. Wenn eine Methode konsistent ist, dann konvergiert sie auch gegen die richtige Lösung. Es gibt manchmal auch Inkonsistenten, dann kommt man vielleicht nicht gegen die richtige Lösung, wenn es ganz dumm läuft, auf eine falsche. Also es gibt tatsächlich inkonsistente Methoden, die verwendet werden, weil man keine konsistenten formulieren kann bei relativ komplizierten Problemen. Und wenn man Glück hat, dann eiert man irgendwie so in der Nähe der exakten Lösung rum, auch wenn man nie richtig hinkonvergiert. Mhm. Aber das muss man wissen. Ja. klingt auf den ersten Blick nicht besonders vertrauenserweckend, die Folge, über die ich dann drüber laufen muss. Nee, also im Bauwesen ist das relativ selten, würde ich sagen. Das sind dann eher Methoden, bei denen man dann wirklich, ich sage jetzt mal, finite Elemente werden ja in vielen Bereichen eingesetzt, wenn man jetzt zum Beispiel eine Crash-Simulation macht. Ja. Und das sind die Annahmen vom mathematischen Modell schon so vage, dass es dann auch nichts mehr ausmacht, wenn man eine bestimmte Streuung sozusagen im mathematischen Modell hat. Das ist im numerischen Modell. Das ist jetzt alles sehr, ich sage es mal, sehr vage und unsauber. Ja. Aber, gehen wir nochmal zurück zu FEM prinzipiell. Das heißt, ich habe jetzt meine Fläche oder mein Volumen unterteilt in Fläche oder Volumen? Geht beides. Alles okay, im Falle vom Volumen mache ich Quader, im Falle von Fläche mache ich Rechtecke. Oder Dreiecke, Tetraeder, kann man auch machen, alles Mögliche. Und dann berechne ich quasi, jetzt gerade wenn es um Statik oder Dynamik geht, dann berechne ich für jedes dieser Elemente die Kraft, die wirkt und die daraus resultierende Verformung dieses einen Elements. Oder nehme ich dieses Element als atomar und nicht verformbar an und berechne nur die Unterschiede zu den Nachbarn? Die einzelnen Elemente sind verformbar, das kann man sich wirklich als Federn vorstellen. Und man geht also, oder man macht das ja eh nicht selber, der Computer macht das ja. Ja, klar. Die Idee ist so, dass in einem Computerprogramm in einer Schleife über all diese einzelnen Elemente die Eigenschaften dieser Elemente berechnet werden nach Maßgabe dessen, was sie für eine Geometrie haben und aus welchem Material sie gefertigt sind und was sonst noch vielleicht irgendwelche Eigenschaften haben. Und diese Eigenschaften, die werden dann mathematisch in irgendwelchen Matrizen ausgedrückt, die Steifigkeiten und so weiter abbilden. Ja. Und dann wird es nach bestimmten Regeln zusammengebaut und ich habe dann wirklich ein ganzes System, was das ganze Tragwerk abbildet und erst auf dieses gesamte System setze ich dann meine Lasten drauf. Also ich rechne tatsächlich am zusammengebauten System. Und erst wenn ich dann hinterher wirklich in den einzelnen Elementen die Kräfte wissen will, dann gucke ich da wieder rein. Und ja, dann jetzt weiß ich, nach der Rechnung weiß ich, wie die einzelnen Elemente sich verformt haben. Mhm. Und dann kann ich mir aus den Verformungen ausrechnen, wie sind die Spannungen da drin, die Kräfte, reißt da was in dem Element und so weiter. Das heißt, im Rahmen der FEM, sagen wir mal, Simulation oder Rechnung reißt nie was, sondern das wird dann im Nachhinein analysiert, ob an irgendeiner Stelle die Laschen zu groß waren. Wenn wir linear rechnen. Wenn wir nicht linear rechnen, materiell nicht linear in dem Fall, dann kann man sagen, Moment mal, jetzt ist es ja gerissen. Jetzt hat sich die Eigenschaft von dem Element geändert. Jetzt muss ich wieder von vorne anfangen. Das kann man also auch durchaus machen. Das läuft dann auch so iterativ ab. Ja. Man kann also durchaus, man kann ganze Bruchversuche nachfahren. Mhm. Also so ein typischer Versuch, wo man einen Betonbalken abdrückt, bis er wirklich in zwei Teilen da liegt. Ja. Sowas kann man nachrechnen. Das macht man in der Praxis, braucht man das nicht. Aber im Bereich der Wissenschaft werden solche Methoden entwickelt und natürlich versucht man die dann auch in die Praxis reinzutragen. Vielleicht möchte ich einen ganz katastrophalen Lastfall rechnen, Erdbeben zum Beispiel, so ein 8er Erdbeben oder sowas, da fliegen auch die Fetzen und sowas versucht man auch irgendwie vorherzusagen. Mhm. Oder natürlich so ein bisschen aktuell irgendwelche Attentate, jemand nimmt die Stütze raus irgendwo, indem er sie sprengt. Wie wirkt sich das auf den Rest vom Tragwerk aus? Und das sind dann auf jeden Fall nicht lineare Berechnungen, für die es auch ganz spezielle Verfahren und Programme dann gibt. I was looking down for you to anything you want me to. I'll even play the victim this time. There's nothing left to complicate. I'm ill-equipped to illustrate the way she thinks about me at times. I was looking for you, so that should be the warning that I may have messed it up this time. Still she loves to tell me that she'll only be happy if I stay around to make things right. And it pains me to think that we'll tell. It's raining hard, I'm getting wet. I roll another cigarette or looking for another drinking well. Well, I was looking for you, so that should be the warning that I really messed it up this time. But still, she likes to tell me that she'll only be happy if I stay around and do what's right. And it pains me to think that we'll anything you want me to, I'll even play the victim this time. There's nothing left to complicate or nail a card to illustrate the way she thinks about me at times. Well, I was looking for you, so that should be the warning that I may have messed it up this time. Still, she loves to tell me that she'll only be happy if I stay around to make things right. And it pains me to think that we'll zwei Fragen dazu. Erstens, wir haben schon ein paar Mal das Wort Computer oder Rechner erwähnt. Ist klar, also das geht alles über wahrscheinlich große und oder viele Rechner. Wenn man so eine Brücke rechnen wollen würde, so eine, keine Ahnung, so eine klassische Autobahnbrücke, unter denen man auf dem Berg von hier nach Hamburg 500 Mal durchfährt, was für eine Größenordnung von Maschine, Computer braucht man da, um sowas in der sinnvollen Zeit zu rechnen? Also das machen die Büros schon noch mit normalen PCs. Ah, also okay. Die müssen hier nicht aufs Höchstleistungsrechenzentrum gehen. Eine nicht-linear dynamische Erdbebenberechnung, mit der ich hinterher wissen will, wo die einzelnen Betonbrocken rumliegen, das ist was anderes. Mhm. Aber ich sage jetzt mal, für eine Ausführung von einem Bauwerk, das, was man da an statischen Berechnungen braucht, das ist zwar auch, sind viele Daten, da braucht man viele Rechnungen. Also da rechnet er mal eine Stunde. Aber das, ja, kann auch mal länger rechnen, ja. Rechnet man halt über Nacht. Ja. Aber es ist nicht so, dass da Hochleistungsrechner benötigt werden. Und die Software, die man für sowas braucht, bastelt sich das der entsprechende Ingenieur in Fortran selber oder gibt es da fertige Standardprogramme? Da gibt es Standardprogramme, die kommerziell vertrieben werden, die auch relativ teuer sind. Ja. Da gibt es ein paar in Deutschland, die den Markt beherrschen. Ja, da gibt es auch in Stuttgart einen prominenten Hersteller. Und das heißt, da gebe ich die CAD-Konstruktion rein und drücke einen Knopf. Gebe noch an, wie fein, wie granular, wie groß die Elemente und im Großen und Ganzen, das war's dann. Ja, das ist so die Plug-and-Play-Variante. Meistens ist es dann doch eher so Plug-and-Pray, ja, ob es dann funktioniert. Ja. Also man muss dann schon noch selber noch Hand anlegen. Was sind das dann für Parameter, die man da dann noch definiert oder welche Einstellungen oder Beeinflussungsmöglichkeiten hat man da dann noch? Im Grunde all die Dinge, die mit dem mathematischen Modell zu tun haben. Denn wenn ich ein CAD-Modell habe, von einem Tragwerk, dann weiß dieses CAD-Modell natürlich noch nichts darüber, wie die Physik wirklich aussieht. Ich sage mal ein Beispiel. Im Stahlbau, haben wir vorher gesagt, sind Schraubenverbindungen oder Verbindungen mit Weißnähten. Und die können verschiedene Eigenschaften haben. Zum Beispiel eine Verbindung von zwei stabförmigen Elementen kann gelenkig sein, also wie so ein Scharnier. Mhm. Das ist natürlich nie wirklich gelenkig, aber man muss es halt entsprechend annehmen, weil man es diesen Schrauben oder diesen Verbindungsmitteln, die man da einsetzt, nicht zumuten kann, die entsprechenden Kräfte aufzunehmen. Das ist eine Annahme, die der Ingenieur explizit trifft. Ich sage, das Ding ist gelenkig. Mhm. Oder er nimmt hochfest vorgespannte Schrauben und eine bestimmte Form von Verbindung und dann kann er sagen, das ist eine biegesteife Ecke, das heißt, hier kann ich wirklich Biegung übertragen. Mhm. Und das weiß das CAD-Programm nicht. Okay, das heißt, ich muss quasi noch zusätzliche Daten in das Modell einbauen, dass man eine aussagekräftige Rechnung machen kann. Genau, das ist das, was wir als statisches System bezeichnen. Das ist eigentlich eine relativ wichtige Sache. Also die mathematische Modellbindung, da schreiben die Leute keine mathematischen Gleichungen hin. Ja. Aber im Prinzip macht das mathematische Modell aus. Das, was wir das statische System machen. Also der Ingenieur muss das statische System definieren und das über eine Eingabemaske oder über eine Metasprache, ja, dem Programm klar machen, die Geometrie, die CAD-Geometrie hilft, aber sie reicht dafür nicht aus. Es gibt auch noch die diskrete Elementmethode. Da geht es, wenn ich mich richtig vorinformiert habe, hier um die Verformung von Materialien, Fliesen und so weiter. Wie spielt das hier mit rein? Nicht wirklich eigentlich. Also Fliesen kann man mit der Finite-Elemente-Methode auch abbilden. Zunächst mal, wenn Sie sagen Verformung von Materialien, auch elastische Deformationen sind Deformationen, die aber dann wieder zurückgehen, wenn man die Last wegnimmt, wie bei einer Feder zum Beispiel. Ja. Fliesen ist sowas wie das Rutschen von einem Block auf den Tisch. Mhm. Das heißt, ich schiebe den und lasse ich los, dann rutscht der Kerl nicht wieder zurück, sondern der bleibt dort. Ja. Oder dieses Büroklammerbeispiel, man biegt so ein bisschen dran und es bleiben Deformationen übrig. Das kann man aber alles mit finiten Elementen machen. Diskrete Elemente setzt man eigentlich dann ein, wenn man wirklich abbilden möchte, wie einzelne diskrete Partikel sich verhalten. Die hat in der Baupraxis bis jetzt zumindest noch keine großartige Bedeutung. Wenn man sich eben nicht für die einzelnen Partikel interessiert. Genau, und weil es einfach dann zu teuer wäre, das auch mit diskreten Elementen zu rechnen. Mit sowas kann man dann wirklich berechnen, zum Beispiel, was ich vorher gesagt habe, wenn bei einem Betondruckversuch die einzelnen Brocken durch die Gegend fliegen und man wirklich solche Fragmentierungen vorhersagen möchte. Oder diskrete Elemente werden heute eingesetzt, wenn man zum Beispiel also bergmännische Abbauvorgänge abbilden will, wo dann wirklich abgetragen wird, im Braunkohletagebau. Ja. Oder wenn man irgendwo eine Sprengung vornimmt und will hinterher wissen, wo liegen die einzelnen Sachen rum. Okay. Ich habe einmal so eine diskrete Elemente-Anwendung gesehen, wirklich aus der Tragwerksmechanik bei einem Kollegen in Dresden. Da ging es um einen Abriss von einem Gebäude, wo man versucht hat, die Sprengung zu simulieren. Ah, ja. Und wo man dann wirklich wissen will, wo liegen dann die einzelnen Platten und Träger, da nimmt man dann auch diskrete Elemente dafür. Aber ansonsten, was Sie gesagt haben, Fliesen, wir nennen das dann Plastizitätstheorie. Ja. Das kann man mit finiten Elementen eigentlich machen. Okay, um nochmal kurz auf die Tacoma Narrows zurückzukommen, ja. Da war das Problem ja die Schwingung. Inwiefern kann jetzt bei so einem Verfahren wie FEM auch so eine Schwingung simuliert werden? Also man muss natürlich die Aerodynamik jetzt im Fall von der Brücke noch irgendwie mit reinbringen, aber mal angenommen, ich kenne die aerodynamischen Kräfte. Kann ich dann so eine Schwingung auch simulieren? Das kann man machen, das ist entsprechend teurer, weil sozusagen zu dem statischen Problem, was nur eine Lösung im Raum benötigt, eine Lösung in der Zeit dazukommt. Ja, das ist die Frage, wie geht man mit der um? Da gibt es im Wesentlichen zwei verschiedene Methoden, die vielleicht am Anfang eingängigere, da könnte man jetzt wieder eine Runge Kutta ins Spiel bringen, ist die, dass man das einfach in einzelne Zeitintervalle aufteilt und dann einfach schaut, was passiert in der Zeit. Das nennt man dann transiente Analyse und ist relativ teuer. Die Alternative dazu ist, dass man davon ausgeht, dass das Verhalten einigermaßen periodisch ist, so wie bei einem Pendel oder bei einer Feder. Das schwingt in bestimmten Frequenzen und Amplituden und das kann man versuchen vorherzusagen. Und so macht man das zum Beispiel, klassische Anwendung von dynamischen Verfahren, das sind Erdbebenberechnungen. Ja. Das heißt, man versucht, die Eigenfrequenzen zu berechnen von Gebäuden und versucht zu schauen, welche sind die dominanten Eigenfrequenzen, und den Begriff der Resonanz kennt jeder. Ja. Also man schaut halt, dass eine Fußgängerbrücke nicht gerade ihre erste Eigenfrequenz im Bereich von irgendwas 2,2 Hertz hat, weil das ist genau die Schrittfrequenz ist, genau. Ja. Und ansonsten, wenn Sie jetzt, sagen wir mal, hier in Stuttgart ein Krankenhaus bauen, da rechnen Sie sich von diesem Krankenhaus wieder mit finiten Elementen. Das basiert übrigens auf ganz genau den gleichen Matrizen wie vorher auch. Da kommen dann noch die Massenmatrizen dazu, weil jetzt auf einmal die Masse Trägheit eine Rolle spielt. Bei der Statik spielt die keine Rolle. Ja gut, abgesehen davon, dass das Gebäude sich ja selber tragen muss. Aber nur auf der Lastseite dann, also das Gewicht von der Masse. Ja. Aber über den Widerstand von einem Tragwerk, dafür ist die Masse zunächst mal egal. Ja, ja, okay, ja. Also kommen diese Massen dazu und dann rechnet man sich ein paar von diesen Eigenfrequenzen aus und dann gibt es eben bestimmte, das wäre jetzt ein bisschen zu technisch zu erklären, Eigenwertspektren und so weiter. Die Quintessenz von dem Ganzen ist, dass man weiß, dass typische Erdbebenverläufe, die dann auch wieder genormt sind, also die kennt man aus Ergebnissen, aber da gibt es dann Normerdbeben, die dann eine gewisse Wirkung haben auf die Tragwerke, und nach Maßgabe dessen, was diese Tragwerke für Eigenfrequenzen haben, kann man dann sich ausrechnen, wie wäre ungefähr eine äquivalente statische Last, die zu genau diesen Beanspruchungen führt, wie das Erdbeben. Mhm. Das kann man sich praktisch aus den Eigenfrequenzen dann und diesem Eigenwertspektrum ermitteln. Und dann führt man die Nachweise für diese statischen Lasten. Wieder mit dem ganz normalen statischen Fall. Genau, ja. So geht man in den meisten Fällen praktisch vor. Okay. Schwingungen sind eine Art der Zeitberücksichtigung sozusagen. Eine andere Art ist die Ermüdung. Ich kann irgendwas ein paar Mal dehnen und stauchen und irgendwann bricht es halt. Kann man sowas auch berücksichtigen? Geht sowas auch mit ein? Das geht im Grunde damit ein, dass es bestimmte Dinge gibt, bestimmte Lastfälle, von denen man weiß, dass sie häufig wiederkehrend sind. Und besonders übel sind die, wenn sie schwellend sind. Also wenn Druck und Zug sich abwechseln. Einmal in die eine und einmal in die andere Richtung belastet. Und da gibt es eben bestimmte Dinge, die sind eben ermüdungssensitiv. Und wie man damit umgeht, ist einfach das relativ einfach. Man versucht es zu vermeiden. Mhm. Ja. Wir begeben uns also jetzt nicht auf den schmalen Pfad, dass wir da sagen, ja, wir hoffen halt, dass es nicht mehr als 100.000 Lastwechsel gibt oder sowas, sondern bei den Dingen, die ermüdungssensitiv sind, da gehen wir einfach mit unseren Festigkeiten oder mit dem Material so weit hoch, dass aufgrund der Erfahrung mit dem Material zu erwarten ist, dass das Material unendlich viele Lastwechsel aushält. Mhm. Da gibt es auch bestimmte Linien, Wöhlerlinien, unter denen man dann bleiben muss. Das ist eine Sache von der Materialwissenschaft. Aber im Grunde ist es so, dass man dann das so weit überdimensioniert, dass man sagt, diese Ermüdung, die spielt praktisch keine Rolle. Typisches Beispiel von Ermüdungsproblem sind Wellen. Wellen also, im Sinne von Antriebswelle. Genau, also eine Welle ist sowas wie eine Achse, das wird oft von Achsen gesprochen bei der Eisenbahn. Genau. Eine Achse, die sich dreht, das ist eine Welle. Eine, die den Antrieb übernimmt, oder? Ist eine Achse nicht? Eine Achse ist einfach nur ein Stab, auf dem die Räder rollen. Ah, genau, mit dem Kugellager. Genau. Eine Achse dreht sich nicht mit und eine Welle dreht sich mit. Ist völlig egal, ob die einen Antrieb hat oder nicht. Okay. Ja, und bei der Eisenbahn verwendet man Wellen und keine Achsen. Ja. Das sind also keine Achsen. Ja, okay. Und das ist klar, dass die stehen irgendwie unter Biegung und mit jeder Radumdrehung biegt sie in eine andere Richtung. Ja, biegt sie in eine andere Richtung. Ja. Und bei so einem ICE, wenn der jeden Tag dreimal nach Hannover fährt, es sind es nicht unendlich viele, aber es sind verdammt viele. Ja. Und da sagt man dann, das ist unendlich. Ja. Und dann muss man schauen, dass man da halt unter diesen Bereichen bleibt, die dann irgendwie sensitiv gegen Ermüdung sind. Und das macht man eben so, dass man sagt, ab einer bestimmten Dicke ist die Verformung so gering, dass Ermüdung keine Rolle spielt. Weil Ermüdung hängt ja immer mit Verformung zusammen, oder? Das hängt damit zusammen, was in der Kristallstruktur zum Beispiel bei einem Stahl passiert. Und man muss dann davon ausgehen, dass wenn das Ding unendlich viele Lastwechsel aushalten soll, dann darf da eben genau gar nichts passieren in dieser Struktur. Mhm. Die Geschichte mit der Ermüdung ist von daher auch problematisch, sage ich jetzt mal so im Umgang in den Medien, jetzt gerade, ich habe jetzt nicht umsonst die ECE-Achsen, ECE-Wellen genannt, weil manchmal ja von Materialermüdung Rede ist, so in den Nachrichten, wenn es nicht wirklich Materialermüdung war. Sondern also ein Fehler in der Kristallstruktur ursprünglich, was weiß ich, oder? Keine Ahnung, oder irgendjemand hat sich vertan oder ist irgendwas durchgerostet oder sowas. Und jedes Mal, wenn irgendwo ein Riss entsteht, der weiter wächst, dann spricht man halt von Metallermüdung. Und das ist nicht immer Metallermüdung oder Materialermüdung. Ja. Das sind manchmal eben auch andere Effekte. Ja. Ich meine, der Begriff Ermüdung wird sozusagen verwendet als, da geht was über die Zeit kaputt. Ja, genau. Und das ist nicht das gleiche wie Ermüdung. Das ist nicht immer Ermüdung, genau. Genau, ja. Okay. Ganz anderes Thema, Bionik. Gucken Sie sich Tiere an oder Gräser, Grashalme und lernen daraus, wie man Fernsehturme baut? Oder machen so? Machen wir es zum Teil schon im Bauwesen, das hat verschiedene Aspekte. Manchmal ist es einfach nur dann schön Architektur, kann man so ein bisschen verkaufen. Ja. Das hat ja auch einen Zweck für sich, aber man kann von der Natur schon lernen. Wir haben hier im Institut Forschungsrichtungen, die sich mit Optimierungsmethoden beschäftigen. Da geht es um mathematische Methoden zur Optimierung von Strukturen und da kommen dann oft Strukturen raus, die so ähnlich aussehen wie das, was die Natur uns vorgemacht hat. Mhm. Das klassische Beispiel ist ein Knochen, ein menschlicher Knochen. Wenn man den mal aufsägt und reinschaut, dann sieht man, dass der jetzt nicht irgendwie solide oder homogen ist, sondern das ist hohl. Und dann gibt es bestimmte Stellen, da ist mehr Material, an anderen Stellen ist ein bisschen weniger. Mhm. Und es hat noch bestimmte Richtungen. Und diese Richtungen kann man sehr schön mit Rechenergebnissen von Spannungsberechnungen, Spannungstrajektorien, diese Richtungen kann man die vergleichen. Auf die Art und Weise kann man dann versuchen, solche Optimierungsstrategien zu entwickeln, die dann zu ähnlichen Ergebnissen führen wie die Natur. Und da versucht man dann manchmal auch bei diesen Optimierungsstrategien zum Beispiel so evolutionäre Algorithmen zu verwenden, die sich dann das bei der Natur abschauen. Oder eben, ja, Grashalm und Hochhaus, solche Dinge werden hin und wieder mal genannt, dass man halt sagt, okay, man verformt sich anstatt jetzt brachial Widerstand. Ja. Also bei Flugzeugflügeln hat man das halt zum Beispiel, gerade bei Segelflugzeugen, da hat man eine ganz ordentliche Menge Durchbiegung und versucht gar nicht, die Dinger steif zu bauen. Ne? Genau, zum Beispiel. Ja. Man muss ein bisschen aufpassen, dass man das nicht überstrapaziert. Wenn wir bei den Flugzeugen gerade sind, diese Winglets, seit wann gibt es die? Seit 15 Jahren vielleicht? Oder seit 10 Jahren? Ja, sowas. Kennen Sie diese Dinger, die hinten haben? Und wenn man sich einen Flügel von einem Adler anschaut, Die machen das schon lang. Ja. Ja, die spreizen da hinten das auseinander. Ja. Und das hat man früher auch schon beobachtet, aber man hat es halt nicht kapiert. Mhm. Und irgendwann mal hat man dann gelernt, naja, das sind diese Strömungen, diese Randwirbel, die man da damit ein bisschen abbauen kann. Ja. Also es gibt schon bestimmte Dinge, die kann man dann hinterher, versteht man die Natur besser, warum sie es macht, wenn man die naturwissenschaftlichen Grundlagen dazu verstanden hat. Ja, das wäre gerade nämlich meine Frage gewesen. Wenn Sie jetzt sagen, es gibt sozusagen Dinge, die wir uns von der Natur abgucken, Sie haben den Knochen als Beispiel genommen, hat man da wirklich gesagt, wir bauen jetzt mal was aussieht wie ein Knochen und gucken, ob es besser hebt, ja? Oder kommt aufgrund von irgendwelchen Simulationsrechnungen sowieso der Knochen raus, weil sozusagen die Natur genauso über die Jahre hinweg einen genetischen Algorithmus verwendet hat, um quasi dann das immer weiter zu optimieren. Es kann beides passieren. Mhm. Ich sage jetzt mal, dieser etwas romantischere Weg, sich von der Natur das abzuschauen, der kann uns helfen, vielleicht nicht direkt, ich baue jetzt den Knochen nach, sondern ich will verstehen, warum der Knochen so aussieht. Mhm. Und dann verwende ich diese Prinzipien, um mein Bauwerk zu gestalten oder Methoden zu entwickeln, mit denen ich Bauwerke gestalten kann. So in der Art, so würde ich das wohlverstanden wissen, also ein bisschen seriöser. Ja. Aber das kann man durchaus machen und das ist durchaus ein gangbarer Weg, der Innovationen liefern kann. Mhm. Ein anderes Thema, was mir noch aufgefallen ist bei der Vorbereitung, ist, dass Sie ja eben nicht nur mit Gebäuden zu tun haben, sondern auch tatsächlich auch mit Flugzeugen. Mhm. Es gibt dieses Projekt Maximus mit 2A. Ja. um was geht es da? Inwiefern spielen solche Sachen bei der Flugzeugauslegung eine Rolle? Also das hängt damit wieder zusammen, dass wir Grundlagenforschung im Bereich der computerorientierten Methoden machen und die Finite-Elemente-Methode, die wird nicht nur im Bauwesen angewandt, sondern natürlich auch in der Luft- und Raumfahrttechnik und im Automobilbau. Und gerade was den wissenschaftlichen Bereich anbelangt, haben wir sehr viele Kooperationen mit den einschlägigen Automobilherstellern hier in der Gegend und eben jetzt auch in dem Fall mit Flugzeugherstellern. Also das heißt, also die entsprechenden Grundlagenwissenschaften sind die gleichen. Mhm. Und wir müssen auch schauen, dass wir irgendwo Finanzierungen herkriegen. Mhm. Und jetzt bei diesem Projekt, das ist von der EU finanziert, da kann man sagen, dass es um Airbus geht. Das ist keine großartige Überraschung. Ja. Und da geht es um neue Verfahren zur Berechnung von Flugzeugrümpfen. Und ich sage jetzt mal, ob so ein Behälter, ob das ein Flugzeugrumpf ist oder, also so ein, ich habe schon Behälter gesagt, so ein Stahlzylinder oder ein Gasbehälter oder ein Dach von einem Fußballstadion oder eine, ich sag mal so ein Nanotube oder sowas. Micro-Electromechanical Systems, völlig egal. Ja. Die Mechanik, die Strukturmechanik, die Gleichungen sind genau die gleichen. Ja, die Kräfte, die auf das Ding einwirken, sind halt möglicherweise andere. Also weil ich halt, wenn das Ding mit 900 km/h durch die Luft fliegt, habe ich halt noch den aerodynamischen Widerstand als Kraft von vorne und ich habe irgendwelche Strömungsgeschichten. Aber das kann man dann eben annehmen und quasi anlegen. Ja, genau. Ändert aber an den Motoren nicht so furchtbar viel. Ja. Gibt es sonst noch irgendwas, an dem Sie gerade forschen, was irgendwie interessant oder was sich Leute vielleicht auch vorstellen können? Oder ist es alles so grundlagig, dass es schwierig ist, über das hinaus, was Sie schon gesagt haben, das sozusagen verständlich zu machen? Also so die genauen Forschungsziele zu beschreiben, wäre sicher schwierig. Ja. Wenn ich so versuche, ein bisschen die Philosophie oder die Vorstellung, die wir da haben, rüberzubringen, dann sind es zum einen Sachen, bei denen wir Forschung betreiben in Bezug auf Methoden, die es schon gibt. Das heißt, man kann das schon machen, aber es ist vielleicht noch zu teuer. Wir haben vorher über Rechenpower gesprochen. Ja. Man kann versuchen, durch intelligentere Methoden das effizienter zu machen, dass man sagt, du hast das gleiche Ergebnis, aber in einem Zehntel der Zeit. Mhm. Oder du kriegst es auf einen kleinen Rechner unter, weil du weniger Speicherbedarf hast. Sowas in der Art. Also im Hinblick auf Effizienz. Damit schaffen wir nichts Neues, das kann man heute auch schon rechnen. Ja. Aber wir machen es effizienter. Praxistauglicher, genau. Ja. Ja. Zum Beispiel dieser Softwarehersteller in Stuttgart, der das Bausoftware herstellt, der verwendet für die Berechnung von Platten finite Elemente, mathematische Formulierungen von Elementen, die hier im Institut entwickelt worden sind. Also Dinge, die sind zwar theoretisch, mathematisch, die aber direkt in der Praxis verwendet werden können. Und dann, ich habe vorher die Optimierung genannt, werden zum Beispiel Dinge beforscht zu Alternativen bei Konstruktionen. Beton wird mit Stahl kombiniert, haben wir vorher gesagt. Jetzt kann man aber statt Stahl kann man auch Kohlefasern oder Glasfasern nehmen. Dachte ich mir fast, Und das hat verschiedene Vorteile, kann man an verschiedenen Stellen einsetzen. Es ist so, dass wenn man Kohlefasern nimmt, das Zeug relativ fest ist, aber auch sehr spröde. Das heißt, es bricht sehr plötzlich und das möchte man nicht haben. Glasfasern sind nicht ganz so fest, ein bisschen duktiler, das heißt, die versagen ein bisschen langsamer. Ja. Und jetzt könnte man sich vorstellen, man kombiniert diese beiden miteinander und hat dann ein festes, aber trotzdem gutmütiges Material. Ja. Und wie man das dann genau einsetzt, das kann man mit solchen mathematischen Optimierungsmethoden eben optimieren. Wo lege ich jetzt die Kohlefasern rein und wo lege ich die Glasfasern rein? Das heißt aber im Umkehrschluss, dass die Hälfte Ihrer Mitarbeiter wahrscheinlich Informatiker sind oder Sie viel mit den Informatikern gemeinsam machen. Sie inzwischen zu Informatikern mutiert sind. Ja, eigentlich nicht. Das hängt auch ein bisschen von persönlichen Geschmäckern ab. Ich bin persönlich kein so ein Informatik-Freak. Und wenn ich war vor 2 Wochen auf einer Konferenz und da erzählen dann die Leute, wie man jetzt auf Grafikprozessoren programmieren kann und dass man aufpasst, dass man möglichst wenig Level-3-Cache, sondern nur Level-2 und Level-1-Cache belastet. Da muss ich ehrlich sagen, dass mich das nicht so anmacht. Auf der anderen Seite ist für uns ein Werkzeug. Das heißt also, wir sind allenfalls Programmierer, wir sind keine Informatiker, wir bedienen uns Methoden der Informatik. Ansonsten sind die Disziplinen, die wir richtig beherrschen, die Mechanik und auch zu einem bestimmten Teil die Mathematik. Also ich würde sagen, da ist mehr Mathematik als Informatik dabei. Ja, stimmt. Ja, aber klar, das eigentliche Rechnen ist ja dann nicht mehr das Problem, wenn man das Durchführen der FEM, wenn die Modelle mal definiert sind, ist dann nicht mehr so dramatisch. Ja. Okay, alles klar. Damit wären wir eigentlich am Ende dessen, was ich vorbereitet hatte. Haben Sie noch irgendwas, was Sie sagen möchten? Mir ist vorher noch was eingefallen. Ja. Vielleicht können Sie das dann irgendwo dazwischen schieben. Mal gucken. Wir haben über Windkanalversuche zum Beispiel gesprochen, die durchaus gemacht werden, auch heute noch gemacht werden, auch im Automobilbau natürlich gemacht werden. Und da könnte man sagen, wozu braucht man da Simulationen oder kann man das mit Simulationen irgendwie besser machen? Und da gibt es eben Bauwesen einen ganz wesentlichen Aspekt, nämlich ein 1:1 Windkanalversuch, den können Sie mit einem Formel-1-Auto machen. Ja, aber nicht mit einem Wolkenkratzer. Nicht mit der Innenstadt Stuttgart oder nicht mit einem Wolkenkratzer. Ja. Und wenn der Versuch nicht 1:1 ist, dann bekommen Sie so blöde Dimensionseffekte rein. Die Reynolds-Zahlen und das ganze Zeug. Ja. Und in Wirklichkeit strömt da nicht Luft, sondern Honig oder sowas. Und früher war die Modellstatik ein Riesenbereich und da haben die Leute dann angefangen, Gewichte dahin zu schauen. Und Sie können mal im Internet googeln nach Akashi-Kaikyo-Brücke, größte Hängebrücke der Welt, da hat man Windkanalversuche gemacht mit einem 1:100, glaube ich, Modell oder sowas. Und da haben sie dann Gewichte an die Seile hingemacht und so weiter. Aber man hat immer diesen scheiß Dimensionseffekt drin. Bei einem Computermodell, das ist zwar nur ein Computermodell, Aber das ist 1:1. Naja. Sie lösen natürlich die richtigen Gleichungen. Es wäre ja doof, wenn sie da deskalieren würden. Und das kann tatsächlich ein Argument sein für Computermodelle. Und ein anderer Punkt ist, das ist jetzt auch wieder interdisziplinär, nehmen wir mal eine Crash-Simulation im Automobilbau. Natürlich fahren die Leute auch richtige Crashs. Ja. Aber sie fahren auch Crashs im Computer. Inzwischen sind wir so weit, dass die billiger sind. Vor 10 Jahren waren die noch nicht billiger. Ja. Und natürlich ist der echte Crash echt. Und der im Computer ist nur genähert. Und da kommen noch Approximationen dabei raus. Aber jetzt wollen sie zum Beispiel genau die Beschleunigung wissen von dem Beschleunigungsaufnehmer für den Airbag. Messen Sie die mal in einem echten Crash. Ja, ja. Oder messen Sie mal die Kräfte in jedem einzelnen Schweißpunkt. Das kann man vergessen. Ja, ja, klar. In einem Computermodell kann ich die ablesen. Das heißt, wenn ich so ein kalibriertes Modell habe, dann kann ich mir daraus bestimmte Größen besorgen, die ich in einem Experiment nie bekomme. Und das wichtige Wort war kalibriert. Weil das da nämlich wieder das Experiment reinspielt, ne? Klar, natürlich. Ja. Also das möchte ich auch gar nicht sagen, dass das alles, was wir machen, alles prädiktiv ist. Natürlich ist uns das am liebsten. Aber man muss die kalibrieren, die Dinger. Ich denke halt, ein Punkt ist, glaube ich, wichtig. Und zwar, es gibt ja auch jetzt gerade im Zusammenhang mit dem ganzen Internet und alles und Web 2.0 und das ganze Internet wird alles umsonst, weil alles immer billiger wird. Ich meine, je mehr Sie machen können durch Anwendung von Rechenverfahren, die alle 18 Monate nur noch halb so viel kosten oder doppelt so schnell werden, ne, Moore's Law, desto mehr bekommt natürlich der theoretische Anteil oder der Simulationsanteil im Rechner immer mehr Vorteile, wohingegen die Mechanik, die echte Simulation, ich würde mal behaupten, da entwickelt sich nicht so furchtbar viel weiter. Die Kraftaufnehmer werden nicht alle 18 Monate halb so groß oder halb so teuer. Das heißt, je weiter wir in die Zukunft projizieren, desto interessanter werden wahrscheinlich die numerischen Verfahren. Klar, das ist vor allem auch allein der Zeit- und Kostendruck tut da schon das Seinige dazu. Also das ist ganz klar, dass das immer mehr kommt in Zukunft. Ja. Also ich sehe da meine Mission auch als Hochschullehrer darin, dass man da auch vorsichtig ist, dahingehend, dass man eben nicht alles glaubt, was diese Simulationen machen. Da ist der Begriff Simulation schon sehr gefährlich. Denn es ist immer ein Modell, es ist immer eine Rechnung mit irgendwelchen Approximationen und Modellen. Ich habe neulich mal den Satz gehört, ja, wir haben zunächst mal was gerechnet, damit haben die Leute gemeint von Hand was gerechnet auf dem Stück Papier. Ja. Und das haben wir dann mit Computersimulationen abgesichert. Und davon kann natürlich nicht die Rede sein. Ja? Absichern kann man was nur wenn mit Experimenten. Wenn das gleiche falsche Modell annimmt. Ja. Genau, ja. Also da muss man sehr vorsichtig sein. Das heißt aber dann im Endeffekt auch, um das von uns abzuschließen, dass man da dann gegebenenfalls auch Reviews macht. Also dass da der eine Ingenieur zum anderen sagt, okay, ich glaube dir, dass dein System rechnen kann, im Sinne von Iteration und Zahlen, aber jetzt erklär mir doch mal, was hast du da zugrunde gelegt, ne? Weil das kann ich eben nicht automatisieren. Ganz klar, ja, also diese Kritikfähigkeit müssen wir uns auch bewahren und wir haben jetzt gerade in unserem sogenannten Exzellenzcluster Simulation Technology, haben wir letzte Woche unser Statusseminar gehabt und da wurde genau diese Geschichte thematisiert, dass wir schauen müssen, dass wir in dieser Simulationswelt uns eine wissenschaftliche Kultur schaffen, wie sie auch bei Experimentatoren herrscht, nämlich dass Experimente nachvollziehbar sind. So müssen auch Simulationen nachvollziehbar sein. Ja. Ich kann nicht irgendeine Rechnung veröffentlichen und die Leute wissen dann gar nicht, was hat der eigentlich gerechnet. Ja. Ja, bei einem Experiment kann ich mir das nicht erlauben. Da muss ich ganz genau die Labor-Bedingungen genau angeben. Genau. Also da hat bei uns manchmal noch ein bisschen eine Unkultur und vielleicht sogar eine gewisse Computergläubigkeit, bei der man einfach vorsichtig sein muss. Ja. Ja. Okay, alles klar. Prima. Dann bedanke ich mich erstmal ganz furchtbar herzlich. Ja, dankeschön. Ja, ich hoffe, dass wir können was damit anfangen. Ich fand's gut. Ja, gut, vielen Dank. Ja, mir hat's auch Spaß gemacht. Gut, dankeschön. So, das war's. Vielen Dank natürlich, Manfred Bischoff. Was man wieder gemerkt hat bei diesem Thema ist, dass sobald man sich mit einem Thema etwas tiefer beschäftigt, da deutlich mehr dahinter steckt, als man vielleicht auf den ersten Blick glauben sollte. Spannende Sache. Das war's für heute. Musik vom Podsafe Music Network wie immer, von Flying Machines und jetzt noch Beth Schaefer. Danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. Ciao. It's not every day you worry about putting gas in the tank, food on the table, money in the bank. So you hustle and you struggle, you dream and you plan, and you hope that God listens to the prayer of the working man. It's not every day you look into the eyes of your kids and worry about their future, maybe like your daddy did. So you teach them about life and for what they should stand, and you teach them that God listens to the prayer of the working man. I believe there's something bigger than myself. I believe I don't need to shoulder it alone. I believe that when I've done all that I could, the best I can. God listens to the prayer of the working man. God listens to the prayer of the working man. Well, it's not every day you listen to the stuff on the news, and you just can't this world is coming to. Your hands are plenty dirty and your back is pretty tan. You close your eyes and offer the prayer of the working man. Omega Tau, Wissenschaft und Technik im Kopfhörer. Produziert von Nora Ludewig und Markus Völter. Lizenziert unter der Creative Commons Non-Derivative 3.0 Lizenz. Das bedeutet, der Inhalt kann für nicht kommerzielle Zwecke verwendet werden. Änderungen sind nicht erlaubt und die Quelle, also omegataupodcast.net, muss immer angegeben werden. Weitere Details unter creativecommons.org. Die Musik ist vom PodSafe Music Network unter music.podshow.com. Omega Tau findet sich im Internet unter omegataupodcast.net sowie auf Facebook und auf Twitter als @omegataupodcast. Wir freuen uns über jede Art von Feedback, entweder als Kommentar auf der Webseite, mittels E-Mail an feedback@omegataupodcast.net, als selbst aufgenommenes MP3 oder mittels unserer Voicebox unter 03212-109-1627. Danke fürs Runterladen und Anhören dieser Episode von Omega Tau. God listens, oh God listens. God listens to the prayer. I believe there's something bigger than myself. I believe I don't need to shoulder it alone. I believe when I've done all that I could, the best I can. Listens to the prayer of the working man. God listens to the prayer of the working man.